Die Zeiteinteilung ist die gleich strenge, wie sie in den Kadettenhäusern war, die Gehorsamspflicht ebenso ernst und doch welch ein Unterschied zu diesen. Mit sanften Honigworten und mildem Lächeln werden die Anordnungen gegeben, ja ein Zögling, der die Märtyrer, die Patres, später voll Inbrunst verteidigt, hebt noch besonders hervor, wie freimütig einer der Patres den Zöglingen aus freien Stücken zugegeben habe, dass er ihnen da und dort Unrecht getan habe. Wo sonst hätten die Schüler Ähnliches erlebt? Die Patres sind das Ideal der Sanftmut und des Verständnisses der Jugend. Sie folgen dabei dem wichtigsten Befehl von oben, dem Orden, die Liebe der Zöglinge zu gewinnen. Der strenge, nicht liebedienerischer Befehlston der militärischen Zucht fehlt hier ganz und gar. Nur eines ist auffallend für den Zögling, und es fällt ihm schwer, sich daran zu gewöhnen. Die geringsten Ansätze zu einem Ungehorsam werden nicht nur sehr strenge, das wäre noch begreiflich, sondern demütigend bestraft. Auch hier will man beugen in Christo. Der Zögling zum Beispiel, der zum zweiten Male eine Minute zu spät aus dem Bette aufsprang, muss zur Strafe am nächsten Morgen eine halbe Stunde neben seinem Bette knien. Doch man verlangt hier nur die erste Stufe des Gehorsams, den Gehorsam der Tat, und so bleibt alles Auffällige dieser Halbdressur fern. Ebenso wenig macht man natürlich außer der langjährigen Trennung von der Familie einen Versuch, die Anhänglichkeit an diese zu vernichten. Die Briefzensur ist eine verborgene. Im Übrigen erwärmt man eher das Herz zu den katholischen Anverwandten und Volksgenossen. Der Einfluss auf diese in späteren Jahren soll ja den Zögling einst zum wichtigen Streiter für die Ordensmacht werden lassen. Wenn ein Jesuitengeneral den Besitz des Zöglings für den Orden will, so setzt die Arbeit hierfür meist erst später ein. Es ist eine unausgesprochene Selbstverständlichkeit und Folge der erzielten Anhänglichkeit, dass der Zögling sein ganzes Leben hindurch, wo immer dies möglich, einen Jesuitenpater als Beichtvater nimmt und überdies den Pater Spiritualis, den geistlichen Berater, den er sich im Kolleg wählte, zeitlebens beibehält und diese enteignen dann zur rechten Zeit. Ganz anders aber ergeht es dem Nationalgefühl und Volksbewusstsein des Zöglings. Jahrelang werden hier tagtäglich und für ihn selbst ganz unmerklich die Wurzeln gelockert. Es werden dem Volksbewusstsein und dem Nationalgefühl, sofern der Schüler nicht aus einem rein katholischen Lande stammt, tagtäglich und auf alle erdenkliche Weise das Zusammengehörigkeitsgefühl zu den katholischen Völkern aller Länder und die Gehorsamspflicht gegenüber Rom, den Staatsbürgerpflichten, übergeordnet. Solche Einstellung wird dem Schüler im Laufe der Jahre zur völligen Selbstverständlichkeit, ohne dass er sich der Dressur bewusst wird. Um sein heldisches Ideal, das er sich im Kriegsheere des Ordens gar sehr lebendig erhalten soll, zu nähren, wählt man unauffällig nur katholische Krieger, deren Kampf gegen Andersgläubige gerichtet war. So ist für die deutschblütigen Schüler Zrini, der Türkenbekämpfer, der Held der Helden, dem sie die Stufen hinauf nachsteigen sollen. Es entspricht ganz jesuitischer Dressurmethode und jesuitischer Schleue, dass die Schüler in jedem Jahre mit viel Frohsinn und Eifer Dramen vorbereiten und aufführen, die solche Helden verherrlichen. Die bildhafte Einprägung des Vorbildes und die Liebe zu dem Orden, der ihnen so schöne Jugendjahre schenkte, werden beide befördert. Den Mädchen in den entsprechenden Kollegien, den Sacré-Cœur-Schulen, wagt man schon etwas nachdrücklicher das Nationalgefühl auszurotten. Man erwartet aus gänzlicher Unkenntnis und Unterschätzung des weiblichen Geschlechtes nicht so entscheidende innere Abwehr. Hohnsbruch gibt hierfür ein erschütterndes Beispiel. Die deutschen Sacré-Cœur-Schülerinnen mussten während des Krieges 1870-71 für den Sieg der Franzosen, also für die Niederlage ihrer Blutsgeschwister im Felde, beten. Das ist deutlich, fast zu deutlich für Jesuitenschleue. Einen anderen Fall berichtet eine preußische Sacré-Cœur-Schülerin. Sie hörte in der Geschichtsstunde, den eine belgische Sacré-Cœur-Schwester erteilte, folgende liebliche Belehrung. Zitat: Im Allgemeinen weiß man nicht genau, wer in die Hölle gekommen ist. Von zwei Menschen weiß man es aber ganz bestimmt, von dem Preußenkönig Friedrich II. Und von Bismarck. Zitat Ende. Sie wagte, von der Lehrerin aufgerufen, den Einwand, sie könne das nicht glauben. Darauf wird sie für 3 Wochen in Verruf erklärt. Jeder Zögling der Anstalt muss sie voll Verachtung meiden, niemand darf ein Wort mit ihr reden. Das Nationalgefühl wurde also dem armen Kinde als Verbrechen angerechnet. Anstelle des Nationalgefühles und Volksbewusstseins tritt das katholische Weltreichbewusstsein und der Begriff das katholische Volk. Aber wir könnten nicht von einer Halbdressur reden, wenn nicht gleichzeitig mit Eifer und Schleue der Hass gegen die Ketzer in den Führern des Jesuitenkriegsheeres entzündet würde. Man berichtet im Geschichtsunterricht unter grober Fälschung und Verleumdung verabscheuungswürdige Taten der Andersgläubigen, die helle Empörung in den Kinderseelen erwecken, und begleitet sie mit mildem Augenaufschlag und Worten des christlichen Mitgefühls diesen Verirrten gegenüber. Die Wut und Empörung, die Verachtung wird hierdurch umso sicherer in den jungen Hörern aufflammen und erst recht die Liebe und Verehrung zu den sanften heiligen Patres. Soweit ist alles sehr schön und schlau eingerichtet und kann nur Anhänglichkeit zum Orden auslösen, zumal der Wunsch, den Kindern nur einen Schein einer wissenschaftlichen Ausbildung zu geben, viel Freizeit für die Freuden des Sportes lässt. Da die meisten Lehrer gar keine pädagogische, sondern nur eine jesuitische Ausbildung haben, ist der schlechteste Unterricht sichergestellt und man braucht in keinem Zögling irgendein klares Urteil zu fürchten, das dem Dogma und dem Orden unangenehm werden könnte. Die Schwarzröcke aber können nicht umhin, in die sonnigen, schönen Räume des Kollegs die Leichenluft aus den Hallen Loyolas mitzubringen. So wird denn auch hier die Gewissensrechenschaft in milder Weise dem Pater Spiritualis gegenüber verlangt. Auf den seelischen Steckbrief kann die Ordenskartothek auf keinen Fall verzichten. Er wird im Laufe der Jahre allmählich vervollständigt. Man lässt sich Zeit, ihn unter der Form der vertraulichen Herzensaussprache aus dem Kinder herauszuholen. Unmerklich wird sie bis zur Grenze einer vollen Gewissensrechenschaft ausgedehnt. Wenn der Zögling in die Heimat zurückkehrt, steht alles für den Orden Wichtige in der Kartothek in Rom. Richtige Verwertung und weitere Überspitzelung sind nun leicht. Auch dieses Verfahren hält den Zögling in bestem Vertrauen, denn er sprach sich ja einem selbstgewählten Pater gegenüber aus, der sein guter Freund ist. Aber die schwarzen Patres bringen auch die unheimlichen Bewohner der Professhäuser mit, die ihnen überall hin folgen, selbst in das helle wohnliche Kolleg. Die abschreckenden Bewohner wirken in dieser Umgebung noch scheußlicher als in den düsteren Konvikten. Über sie erschrickt jeder edle Zögling. Mit ihnen kann er nicht vertraut werden. Weder mit jenem Gespenst mit den grünlichen Augen, dem Misstrauen, noch mit dem lautlos kriechenden Nattern des Umlauerns und den Schlangen des feigen Verrates.